Die Kirche geißelt die Unzucht. Die welken Engel verbreiten das Laster. Auf der Flaniermeile ist ein Strich gezogen. Die Wasser fließen rückwärts in ihren Quell. Der Kardinal, ein fetter Bläser, lebt seinen goldenen Traum. Unter der Soutane pulsiert das Aspergill. Harzt der Weihrauch. Oblaten sind getrüffelt. Im Katalog hat man den Priesterkalender. Im Internat frische Wichtel bestellt. Das Bußgeld ist witzig, die Oblaten flambiert, der Weihrauch entleert, die Verdauung intakt. Testikel werden pochiert, die Engel verbreiten das Laster. Der Kardinal auf der Flaniermeile zieht keinen Strich.